Das Herz des Mitkämpfers und genialen Fortsetzers der Sache Lenins, des weisen Führers und Lehrers der Kommunistischen Partei und des Sowjetvolkes, Josef Vissarionowitsch Stalin, hat aufgehört zu schlagen. Der Name Stalins ist unserer Partei, dem Sowjetvolk und den Werktätigen der ganzen Welt unendlich teuer. Gemeinsam mit Lenin hat Genosse Stalin die mächtige Partei der Kommunisten geschaffen, sie erzogen und gestählt. Der unsterbliche Name Stalins wird immer in den Herzen des Sowjetvolkes und der gesamten fortschrittlichen Menschheit leben. Es lebe die große, alles besiegende Lehre von Marx, Engels, Lenin und Stalin. Es lebe unsere mächtige sozialistische Heimat. Es lebe unser heldenhaftes Sowjetvolk. Es lebe die große kommunistische Partei der Sowjetunion. Moskau, den 5. März 1953.